mis heridas. Siempre tienes a mano la jeringa, la cuchara, la mesilla, o el limón, mis heridas. Siempre tienes a mano la jeringa. Odio la heroína, odio la heroína. Odio la heroína, odio la heroína. Yeah. Forever. eure Welt. Das hier ist mein Leben, nicht so, was mir gefällt. Das hier ist mein Leben, nicht so, was mir gefällt. Ich scheiß auf diesen Job, ich scheiß auf euer Geld. Ihr habt mir nichts zu sagen, auf welchen Seite ihr gefällt. Ich scheiße auf die hohen Herren, ich scheiße auf ihre Lügen. Wir wissen doch wohl alle, dass sie uns betrügen. Scheiß auf eure Welt, das hier ist mein Leben, ist so, was mir gefällt. Scheiß auf deine Fickerei, scheiß auf dich, mein Kind. Du denkst wahrscheinlich auch, ich bin doof und blind. Ich scheiß auf eure Umwelt, ich scheiß auf euren Müll. Ihr liebt mich, wer zu retten, selbst wenn ich will. Scheiß auf euren Gott, scheiß auf eure Welt, das hier ist mein Leben, ist so, was mir gefällt. Was mir gefällt, was mir gefällt, auf dieser Welt, auf dieser Welt, was mir gefällt, was mir gefällt. ¡Espera! canción de la sufrir la castración.

Ecke Eckstein.